47. Ist das auch noch ein Alter? Und was für ein gutes Leid das war. Gar nie, dass ich über einen schlecht geredet hätte. An anderen, wenn ich denke. Und er noch? Der Sattlermeister? Der Herr Bitterwolf selber? 55, sagst du, dass er ist. Was macht er jetzt? Wir werden's da leben. Dass er noch mal heiratet? Warum nicht? Steht nur gut im Saft, der. Aber da bereits ein ausgewachsener Bub da ist. Das sagt gar nichts. Weiter, ich muss zum Kocher heim. Mein alter Player, wenn sie es nicht rechtzeitig am Tisch steht. Du, hörst du es? Schön, gell? Den von den Veteranen gehoben sein, jetzt. Ah, drum blasen sie ihn. 91 steht auf seiner Tafel, dass er alt worden ist. Und bei der Frau Bitterwolf hat's zu keine 50 gelangt. Ist das auch nur eine Gerechtigkeit? Tu was dagegen. Du gleich was anderes, wenn die Musik dabei spielt. Und einer tut es ja auch leichter, oder? Ein Bitterwolf selber. Nicht einmal hab ihn schneizen sehen. Ist das auch nur eine Trauer? Hübscher harter der. Na, inwendig meine ich. Obwohl, man kann sie auch täuschen. Aber gar nichts dergleichen tun. Die mag kennen, nimmer wohnen. Die sind schon ausgerunnen, eh vor, dass sie am Grab stehen. Aber schneizen hätte sie da einmal können. Weiter, jetzt gehen wir. Was treibst du denn so? Dass sie selber kommen, er und der Sohn. Und von der Verwandtschaft da. Na, Herr Bitterwolf. Jetzt kommt sie, mein Kranz hinterher. Das Gesicht kenne ich doch. Frau Gruber ist die Hebamme. In die Schule sind sie gegangen miteinander, Zinta und sie. Herr Bitterwolf. Mein herzliches Beileid. Dankeschön, Frau Gruber, für die gute Meinung. So was, Herr. Was soll man da sagen? Jetzt bin ich ein einschichtiger Esel. Gestern noch habe ich mal so geschaut, Zinta. Im Leichenhaus, das Glasfenster. Wie schön, dass Dringling ist. Und heute, wie ich zu der Beerdigung gehe, wo ich mit dem Kranz aus dem Blumenladen rauskomme, schreit nicht der Postsekretär Mappen hinter mir her, dass er jetzt bei seiner Frau so weit ist. Und gleich muss ich mit, also pressiert's. Ja, no, das Geschäft geht noch da vor. Das von der Hebamme schon gar. Die arme Zenta, die kann's aber noch nicht glauben. Jetzt ist schon, wie es ist. Freilich, gell, gesehen hat man's ja schon, wie dass sie herleiten hat müssen, einer Frau. Wie eingefallen das war. Mei, und die Hände, ganz gelb. Das waren die Handschuhe. Ach, drum. Die Glacé-Handschuhe haben wir ja angezogen, die noch da waren. Geht's jetzt weiter dabei, ich komm gleich nach. Ja, du warst ja, gut. Lorenz, werden wir die heute vom Friedhof heimgelassen. Aber Dringling ist schön, Zenta. Bloß die Haare sind ja auf der Seite rausgehängt. Gestern habe ich da noch nichts gesehen. Aber heute, einen eingelegten Kamm haben wir ja gegeben gehabt. Heute war er nicht mehr da. Weg ist er. Na, sag, Schwager. Wenn der wieder angegangen hat. Entschuldigen Sie, bitte, ich muss weiter jetzt. Es sind der Seelenfrau ihre Geschäfte. Bei der Frau Griesbeck soll die auch noch vorbeischauen. Ein Sturms kann sie halt nicht mehr wehren. Auf Zweifel geht's schon. Wissen, wann sie es da, mein Zinta. Die tat sie so beideln. Also na, für gut beieinander. Ich muss weiter, bitte. Das kommt jetzt an die richtige Adresse. Das von dem Kamm meinst? Wo es da Schwestern sind zueinander. Sie und Seelenfrau. Wenig später, das Grab der ehrengeachteten Sattlermeistersgattin war noch nicht ganz zugeschaufelt, saßen sie am blütenweiß gedeckten Wohnzimmertisch beim Leichenschmaus. Der Witwer, sein Sohn Hubert, die Schwägerin, ihr Bruder Josef und der Vetter von Eichstätt. Die Zenta, wäre sie noch mit dabei gesessen, sicher hätte sie anerkennend dazu genickt. So wohlschmeckend war der Anna, dem Dienstmädchen im Haus, das Mahl geraten. Brav. Eine ganz gute Pfannkuchensuppe, das. Hast du das gehört, Anna? Was? Hä? Der Schwager von Griesbach. Loben tut er dir, dass die Suppe so gut ist, sagt er. Dankeschön. Wenn das Fleisch was taugt, dann muss es ja gut sein, Suppe, oder? Ah. Enger Bierschwager ist für einen schlecht. Dass du so einen Durst hast, Josef? Ja, nu. Wenn man so lange in der Sonne steht und das schwarze Gewand dazu, kommst du ins Schwitzen. Der Braten, bitte. Mhm. Und so schön aufgeschnitten. Machst du das nicht selber, Schwager? Warum? Wenn sie es so gut kann. Einen Anschnitt geben sie mir. Den kriegt der Herr selber. Lassen ihr, Anna. Ja, aber... Was der Herr sagt, gilt. Geben ihr. Na, also, na. Schön. Den tun wir schon selber raus. Herr Bitterwolf. Ja? Mein Vater ist da. Wo? In der Kirche draus warten. Zum Reden hätte er was mit dem Herrn. Mhm. Ich komm gleich wieder, gell? Lasst euch nicht aufhalten. Esst und trinkt, was schmeckt. Bei meiner Zinta soll man sagen, das war eine schöne Leiche. Ein Indivisalat, wenn's mir rüberlangerten, Freund Anna. Wärst es da warten, wo mir ich gerade dann raus tue, oder? Na, Herr Schindler, wo fällt's denn? Kündigen muss ich, Herr Bitterwolf. Was sagen Sie? Für meine Tochter. Kündigen? Aussteht tut's bei Ihnen, als Annal. Mach es Witz. Und warum? Jetzt, wo eine Frau nicht mehr da ist. Sie meinen? Eine Witwe. Und so ein junges Ding wird Annal noch. Das war mir noch da nicht recht. Wegnehmen wollen Sie mir's, Anna. Und gerade jetzt, wo sie was gelernt hat von meiner Zinta und so eine geschickte Person ist. Wie soll's denn weitergehen im Haus, wenn sie mir davonläuft? Ja, no. Wollen Sie mich aufsitzen lassen, Herr Schindler? Na, das gewiss nicht, aber... Passieren tut da gar nichts. Da dafür stehe ich einer gut. Schon, bloß... Hat einer wer hergeschickt, was? Von selber sind sie jetzt nicht gekommen. Das hat einer schon wer eingespimmt. Die Schwester von der seligen Frau wird's noch schon wissen. Jetzt da schon, Herr. Hab ich mir's dort gedacht. Die liebe Schwägerin, also. Die hat einen Teufel, die. Auf die brauchst du nicht, Herrn. Wo sie so lang bleiben, fragst Frau Schwägerin. Die wird's da warten können. Bitte schön, Herr Schindler, weil wir grad beieinander sind. Fragen Sie seiner Tochter, ob's gehen will oder da bleiben. Fährst du schon wieder heim, Vater? Ja, zum Zug muss ich. Auf den Abendzug geht aber da noch einer. Das ist mir zu spät. Bitte schön, Herr Schindler, fragen Sie's. Wie gefällt's dir denn noch auf deinen ersten Platz? Ja, noch. Wie sind halt gefällt? Hat er dir nicht schon Augen gemacht? Wer? Ja, frag nicht so dumm. Der Herr? Das gewiss nicht. Erst du der Herr. Gibt auch solche nicht. Ich hab nichts gesehen. An deiner Tür? Hat er nicht schon geratzt? Ich hab nichts gehört. In den Hintern reinzwickt, hat er die noch nicht? Ich hab nichts gespürt. Wisst ihr das Neueste schon? In Heresbach ist Mutter Gottes erschienen. Geh weiter, Vetter. Ja, gewiss du. Ein Haufen Kinder sollen sie gesehen haben. Was Kinder alles sehen? Auf das müssen wir nicht gehen. Aber wahr sei so ist doch. Eine Masse Leute fahren schon hin auf Heresbach. Das werden die Richtigen sein. Du halt. Du bist der Kalte. Meine Frau glaubt's. Aber ich nicht. Warten wir's ab. Vielleicht sagst du noch mal anders. Also, Herr Schindler, was sagen Sie? Nein, Gottes Namen, na, lass mir's, wie es ist. Hätte mich fein arg verdrossen, Herr Schindler. Darf es mir's glauben? Ja, ich selber habe ja nicht dergleichen gemeint. Aber die Schwägerin, Sie, nicht? Also, Weiber, die bringen einen schnell durcheinander. Die schon gar. Bei der heißt es Vorsicht. Geh also wieder. Und nichts für ungut, gell? War ja noch schöner. Also nachher. Vierte Vater. Lassen Sie einer da wieder sehen. Ich komm schon wieder einer. Bleib gesund, gell? Und du, Annal, lass dir nichts anhängen. Ich hab das gesagt. Schon recht. Sie hat's gehört. Alles dann. Bis Gott beinand. Die Malefiz, die. Eine feine Schwägerin, das. Was? Da sehe ich schwarz. Sorg dich nicht, Annal. Bleib, wie's bist. Wenngleich er sie jetzt nur von hinten zu sehen bekam, das Mädchen stand vor dem offenen Eisschrank und bückte sich nach dem Pudding und dem Krügerl Himbeersaft, so betrachtete er die Anna zum ersten Mal doch sehr genau. Sie spürte es. Ein wohliges Gefühl stieg in ihr auf. Dass du so lange ausbleibst, Schwager. Gut hast du mir's gemeint, Bina. Bloß ein Ausganger ist da nicht. Na, eins muss noch da aufpassen. Da dazu bin ich mir selber alt genug. wollt sie streiten miteinander? Das ist nicht gestritten, wenn ich sag, dass ich auf ihm aufpassen muss. Ja, Glück, dass du in Wasser Zeitrim gut aufgekommen bist. Und ich bin herim in der Schanz. Könnte sein, dass ich dir in deine Nähe komme. Mach Tanz. Seit neuestem arbeite ich mit einem von euch da zusammen. Wer ist noch der? Kennst ihn nicht. Auf meinem Motorrad muss er für mich in die Dörfer fahren. Überall umeinander. Meine Automaten ausleeren. Automaten? Du hast Automaten? Überall in die Dörfer umeinander. Jetzt wäre ich Reichsschwager. Du? Warum nicht? In meinem Markt einer macht das Gleiche. Der hat schon einen Haufen Geld beieinander. Und was sind das für Automaten? Die kennst du nicht. So Lotterieautomaten mit allerhand drin. Wo eins was gewinnen kann. Oder der ausgeschmiert ist. Ein sauberes Gewerbe das. Na, überlegt man nicht lang, wenn er so wo reinspringen kann. Du freilich nicht. Und das Geld für die Automaten, wo ist das her? Zur Anzahlung hat's gelangt. Das andere zahlt sich von selber. Hast du gemeint? Für die gutschöne Bäuerin. Ja, wenn ich das sag, Schwager, direkt ausgereift werden's, meine Automaten. Gar nicht mehr weg bringt man's davon, die jungen Leute. Du, ein aufgelegter Schwindel. Oder? Ich hab meinen Gewerbeschein. Da fällt sich nichts. Den Gewerbeschein, Balbina. Den zeigst du den Onkel von Rotnick. Der zerreißt ihn noch. Auf die Nasen werden ihm aufbinden. Ja, so dumm musst du mich halten. Dahinter, wenn der kommt, schmeißt er dich aus dem Testament aus. Und das will was heißen, du. Wo er in der Verwandtschaft der einzige Geldige ist. Was man hört, lass dir jetzt aus. Dann wäre er den gar nicht mehr gesund. Der wird schon wieder. Von ganzem Herzen wünsche ich ihm, dass er wieder wird. Aufgeschmissen waren wir ohne Ärm. Der Pudding, bitteschön. Dass auf dem schönen Tischtuch keine Basslerei gibt, habe ich an jeden gleich eine Portion aus. An mir, bitteschön, nix süß. Ich bleib beim Bier. Lernst du mir noch her? Bitteschön. Hubert, für dich ist noch eine Portion in der Küche draus, weil du weißt, dass du scharf drauf bist. Aus dem Blick, mit dem Hubert jetzt zu ihr aufsah, konnte sie lesen: Schön von dir, Anna, dass du dran denkt hast. Zu hören bekam sie es nicht. Wenigstens ein bisserl anlächeln hätte er sie dabei können, aber auch dazu langte es nicht, weil ihm die Mutter wieder in den Sinn gekommen war, für die es keine Portion Pudding mehr brauchte. Ja, was ist, Schwager? Hast keine warme Hosen nicht übrig? Für die, Balbina, eine warme Hosen. Von der Schwester eine. Wir könnten auch mehrere sein. Müssen wir erst schauen, was da ist. Ja, schau halt. Steht er doch da. Der Schrank groß genug. Aber zugesperrt ist er. Ja, dann sperren halt auf. Ja, und der Schlüssel dazu? Siehst du einen Schlüsselstecker? Wo ist denn der Anna? Der Schlüssel? Weißt das du? Hat den meine Frau noch abgezogen? Ich weiß auch nicht. Ich hab nicht in der Hand gehabt. Das war gelogen. Aber was blieb ihr schon anderes übrig, wo ihr der Herr jetzt gar so zublinzelte? Wäre sie bei der Wahrheit geblieben, hätte sie eingestehen müssen, dass sie den Schrankschlüssel und auch den vom Kleiderkasten gerade noch rechtzeitig und mit Wissen des Herrn unter dem Wachstuch in der Buffetschublade hat verschwinden lassen. Wird sie noch schon wo finden. Das Haus verliert nichts. Und das mit der warmen Hosenbalbina hat auch noch Zeit, oder? Was man hat, hat man. Jetzt mitten im Sommer brauchst du noch du keine warme Hosen. Wer weiß, was geschickt damit. Ist schnell was verschwunden. Was schauen Sie da mir an? Dein Pudding ist auf. Und lass das Mädel in Ruhe. Schau, wer es ist, Anna. Und der Wintermantel noch? Was? Der Zentaier Wintermantel. Wenn es auch nicht meine Figur gehabt hat, meiner Tochter da passen. Da wart's nur grad. Leibwäsch kriegt Schwester. Das ist einmal so. Und Schwester bin ich. Jetzt die schau gut. Die tat ja alles backen. Meinst du, die meinige hat man nicht so geschafft, he? Soll es nackt rumlaufen? Die kann schon auch eine Gewand brauchen. Wir werden sehen, was da ist. Und verkehren lasse ich nichts. Das Nachbar Marelli war's. Und? Das Sterbbüttel von der Frau Selig hat's abgeholt, das ich ihr versprochen hab. Mhm. Der will jetzt abräumen her. Weg, was man nicht mehr braucht. Pass auf, Schwager. Die Mei hätte Nähmaschinen sind. Jetzt wird's recht. Ja, warum nicht? Ist doch bloß ein alter Teufel. Was willst du noch? Können Sie mir selber du auch noch brauchen? Sie schaut nicht an. Hat's der Ernstmadel da auch was zum Sagen? Ein Kaffee, wenn du jetzt machst, Anna. Ist recht, Herr. Die Maivetter War schon mit dem blauen Gewandsfrin, mit dem das letzte Jahr Zenta bei uns auf Besuch gewesen ist. Wann war das? Ja, wo ich Dafra noch extra die Zwetschgen mitgegeben hat. Die sie vom Boden hat aufgeräumt dürfen, Zenta. Extra geschiedelt hat ja schon keins. Und das hat's doch nicht gebraucht, was die Nacht davor so ein Wetter gehabt hat. Na, geht zu. Schon die Woche davor. Und selber euch nicht buckt habt's nach dem Klumperz. Da mag er von mitgeben reden. Also, Schwager, was ist jetzt? Krieg ich jetzt die Maschine? Oder ich bin ein friedlicher Mensch. Das weißt du. Ach so, möchtest du mir kommen? Mit dem blauen Gewand, sagt's Dafra, war staat? Was du nicht sagst. Will keiner mehr, als was ihm zusteht. Und ist lauter Sache von der Zinta, oder? Ach so, meinst du? Nicht anders. Und wenn ich selber noch brauche? Du! Das Weibersach. Was willst du denn damit? Kann's nicht sein, dass ich noch mal heirat? Jetzt hört's euch das so. Kam vom Friedhof daheim, wo man seiner Frau aus Grab zuschaufelt. Da kommt er mit sowas. Hast denn du gar keinen Scham nimmer? Der Einzige, der sich nicht ins Gespräch mischte, war Hubert. Wie unter die Räuber geraten, kam er sich vor. Bloß angeschaut hatte sie die lieben Verwandten, einen nach dem anderen. Am öftern aber den Bruder seiner Mutter, den Onkel Josef, der sich nicht einmal genierte, wenn ihm ein Aufstößer aus dem Munde fuhr. Was schaust du zu Hubert? Ist was? Dass du dich gar nicht genierst, wer der Meiner. Und er noch. Bloß da sitzen und einen anglotzen. Ist das eine Manier? Red halt auch was, Hubert. Dem sein Kopf, wenn ich mir anschau, ist das auch noch ein Friseur? Gehst du das ganze Jahr, Maskara? Das ist eine Aussage. Nicht, wenn man mit Zahlen da dafür laufen, die so rum. Vielleicht bin ich noch stolz drauf. Jetzt hört er das an, Schwager. Entweder ich komm da nicht mehr mit, oder er ist noch hübsch weit hinter dir. Oder vorn. Dass ich dafür eine Stier dir? Jetzt so ein Quacks. Hä? Man kann euch Bauern schon auch was vorhalten. Was noch? Gewuchert habt's. Im Krieg. Und noch 4 Jahre danach mit eurem Sach. Ihr auch schon, Rin. Und war noch gar nicht auf der Welt. Aber wissen du es? Euer glaub ihr daheim, um einen halben Zentner Mai habt ihr schon von der Stadt drin abgedruckt. Du geil. Und wer keinen Zucker, keine Goldstiegel und keine Fahrradschleich gebracht hat, der hat sich mein Tische gehauen dürfen, was? Jetzt geht's über uns her. Wo ist denn mein Hut? Ich werd's noch jetzt doch nicht schon gehen wollen. Nix für ungut, Schwager. Wir müssen mal heim. Ein Kaffee? Krieg ich dann das nächste Mal an, gell? Ich komm schon wieder. Meinst du, das sein muss, kommst halt. Herz ist, der Schwager selber sagt's, dass ich wieder kommen muss. So hab ich's grad auch wieder nicht gemeint. Ich sag nur. Schön, sag ich, ist gewesen, Vetter, die Leich. Und 10 Tage kann's frien sein. Bleibt's jetzt wirklich nimmer da? Nein, wir versammeln uns. Mit 5 Uhr Omnibus hab ich gesagt zu der Meinigen, dass ich heimkomm. Dann freilich. Ein Stiegel hat 2 von dem Gesundheitskuchen da. Der will mir noch runterschneiden, was gell? Was fragst du? Schneid's der bereits. Und dein Stiegel, Josef? Ich mag nichts sicher, das weißt du ja so. Na, schneid es also mir ab. Die kann man lassen, wie's bist, die. Weiter jetzt. Mit deinem Burmvetter brauchst Hoffnung nicht aufgeben. Die Aufmuckerischen wären oft die Besten. Werden wir sehen, Vetter. Pferd den auch, Schwager. Wünsch dir eine gute Zeit. Ich dir schon auch, Schwager. Jesus, halt's mich. Gott, voll Josef. Der Josef hatte noch Glück. Anna, die in dem Augenblick ins Zimmer wollte, um das übrige Geschirr abzuholen, konnte ihn gerade noch da halten. Du, wenn's nicht gewinn warst, Mädel. Auf den Boden hätt's geschaut, nicht auf sie. Schon langte der Josef bedachtsam nach seiner hinteren Hosentasche. Was willst du mit dem Geldbeutel? Halt schauen, ob ich noch Einstecker hab. Weiter, wir müssen zum Omnibus. Dass sich der Josef an der Haustür noch einmal nach der Anna umdrehte und mit dem Hackelstecken auf sie deutend sagte: Gut hast du's gemacht, Mädel, deine Sach. War alles, was er für sie erübrigen konnte. Freilich ganz so billig, wie er sich das vorgestellt hatte, kam der Geiznickel denn doch nicht davon. Auf der Heimfahrt nach Griesbach wurde ihm schlecht, sauschlecht. Und fürs Aufwischen der Bescherung musste er dem Chauffeur, der da keinen Spaß kannte, auch noch 5 Mark zahlen. 5 Mark. So ein Ruch, hä? Na, da gefallen, wie sie sich her, hätte mich nicht sparen müssen. Ein trauriger Dukt ist. Aber auch beim Bitterwolf gab es noch ein Nachspiel. Die kann man lassen, wie es bist, die. Wie ich noch zu so einem Quacks komm? Wärst du das aushalten können? Ich in dem Alter. hab gewiss auch Dummheiten gemacht. Aber dass ich mich herkriegt hätte, wie auf die Maschkerer, das hätte es noch da nicht gegeben. Das hat seine Bedeutung, Vater. Dass du Maler wärst, was? Ein Kunstmaler. Nicht bloß ein Anstreicher. Kunst, mir 5 Mark gleicher. Musst du euch hergeben. Und ich darf brav zahlen. Auf der Akademie in München kannst du mich da gehen lassen. Weil das nichts kostet. Und das Bahnfahren noch dazu. Jeden Tag hin und her. Ich hätte meinen Vater so kommen dürfen. Und der hat mehr Geld gehabt wie mir. Kein Glauben hast du an mich. Hab ich auch nicht. Da musst du schon anders auswachsen, du. Mir liegt's einmal nicht, das Sattlergeschäft. Aber davor runterbeißen, das magst. Wenn ich kein Maler werden darf, wär ich gescheiter gleich gestorben. Du leb erst! Jungs Gesicht, bevor du vom Sterben redst. So schnell stirbt sie nicht. Solange du von mir runterbeißt, kannst du dich nach mir richten. Ich beiß schon nicht mehr runter. Ich grab mir schon meine Gegend. Na, grab nur! Wenn wir's auch sehen, was du auf die Welt bringst. Das wär's da sein. Jetzt schaut der dich noch. Da kann ich mir auf was gefasst machen. Kaum 3 Tage danach, der Herr und die Anna trauten ihren Augen nicht, tauchte die Schwägerin wieder auf. Vom Geiwadel steigt sie runter. Am Koffer langt er hier runter. Und noch einen. Was wollen die? Gewiss, von was erzählt einer, der es reingefahren hat. Wollt die bei uns bleiben? Wenn's bloß ich, Schwager. Und? Ein schöner Gockel hab ich da mitgebracht im Sack da. Ja, schau mal grad. Was sagst? Ein Prachtstück, was? Und deine Koffer? Was bedeuten die? Dass ich derweil hab. Meine Tochter ist im Institut. Du meinst mir's gewiss gut, Balbina. Mit dem jungen Ding allein im Haus. Dann wärst du noch da nicht fertig. Nein, du, so ist das nicht. Den gefallen kann ich dir da. Ja, aber... War ja noch schöner, wenn ich das nicht fertig brächt. Anna, die 2 Koffer da, die tragen's auf, in die obere Stube. Herr Bitterwolf, was meinst du? Hören Sie schlecht. Mein Reisekorb ist noch vor der Tür draus. Willst du da bleiben, Balbina? Ja, warum nicht? Wo ich der Zenta versprochen hab. Am Totenbett nur. Was versprochen? Dass ich mich kümmere um ihren Leonard. Hat sie die vielleicht bitt drum? 3 Finger lege ich aufs Herz. Tot umfallen will ich, wenn ich sie nicht versprochen hab. Und der Trost ist noch da auch, Schwager, wenn du deinen Beistand hast in deinem Unglück. Jetzt nehmen wir schon die Koffer. Ein Gockel trage ich dabei in den Hof hinter. Dort traf sie den Hubert, der gerade sein Fahrrad aufpumpte. Wie gerufen kam sie ihm, die Tante Bina. Sie könnte ihm aus der Patsche heraushelfen, wo sie es doch selber gesagt hat, dass sie jetzt reich wird. Das könntest du doch so arrangieren, Tante Bina. Schon. Nur... Was? Eher hättest du was sagen sollen, Bub. Wo ich da jetzt auch einen Motorradführerschein hab. Bis 250 Kubik. Und brauchst du einen, der fährt für dich, Tante Bina? Das ist ja das Dumme, Hubert. Den hab ich schon. Kannst du aber dann umdisponieren? Gescheiter war es freilich, wenn du mir... Dem seine Rechnung hat so nicht gestimmt. Wenn du nein sagst, Tante Bina, schauen wir woanders um Arbeit. Wo ist mir wurscht? Also na. Nächste Woche dann, am Montag, kannst du bei mir anfangen. Ist das gewiss? Ich mach keine Sprüche, Hubert. Am Montag trifft die Kleine zu. Du kriegst eine Liste von mir, da stehen der Reihe nach, wirst du es fast, die Dörfer drauf und die Wirtschaften mit den Automaten. Was habt's denn jetzt miteinander? Also noch. Gut schon. Noch? Vom Montag an arbeite ich bei der Tante Bina. Ein Fahrer macht er mir. Leert meine Automaten aus, in die Dörfer rundum und füllt nach, was braucht. Bist nicht not, immer Schwägerin. Auch noch einen Buben reinziehen, in den Schwindel. Wo aber doch. Nix da. Dem schiebe ich einen Riegel vor. Da arbeite ich beim Straßenbau. Brauchen Sie so noch zum Grom für Kanalisation. Na, grob nur! Geh! Gib's noch schon wieder, wenn du siehst, wie schön das ist. Mit der Schafe arbeiten und der Hacker. Geh zu, Schwager. So weit wirst du es noch da nicht treiben wollen. Was darf denn dort Leute sagen? Ich weiß einmal nicht, dass sich der Bub an die Automaten beteiligt. Ja, bist der du auch beteiligt? Ich? Ja, von wem hätten ich das Geld dazu, wenn man das Cent auch nicht selber noch gibt? bevor das gestorben ist. Die arme Haut. Zehnter? Da schaust du, Schwager, was? Von der Zehnter, sagst du? Für die hat sie das noch da, Schwager. Auf dem Sterbebett, Zehnter. Was stehst du noch rum, du? Radl muss ich aufpumpen. Hör nach, verschwind. In die Werkstatt gehst. Voll, Kubert. Ja, aber wie kannst denn du sowas machen? Was? Zehnter, sie war doch schon ganz durcheinander. Das möchte ich von meiner Schwester nicht sagen. Wie kannst du sie mit was plagen, was sie gar nicht versteht? Hat sie Prokura gehabt oder nicht? Aber ganz durcheinander war sie bereits. Auf die Letzte zu. Hat die mich gehabt dafür? Wie kannst du deiner Schwester was rausnötigen für einen Zweck, zu dem ich nie Ja gesagt hätte? Kann ich wissen, dass die du dagegen stehst? Das hast du genau gewusst. Was du noch hast? Das darf die weiß doch selber mein Teilhaber werden. Was haben sie ja? Wollt ihr von dir was, der Metzger Jackel? No? Was ist jetzt? Haben sie was zu Weg gebracht, Jackel? Auf die Sparkasse, wenn sie kommen morgen, Frau Bullheller. Ich krieg ihn einen Kredit. 4.000 Mark. Und ich mache ihn am Bürgen. Ich sag's. Der Jackel lasst nicht aus. Sind Sie leicht auch mit drin bei den Automaten? Na, du schon. Auf die Sache hab ich einen Glauben. Er, du Schwager und ich. Und das langt. Und Angst ums Geld ist einer nicht. So war's recht. Wo ich selber war, der es draufgebracht hat, einer Frau Schwägerin. Ja, wenn das so ist. Der jetzt neue Markt hin, hat mit solchen Automaten in einem halben Jahr 20.000 Mark gemacht. Wer ist das sehen, Schwager, das zahlt sie aus. Na ja, also, sein Kunst ja. Na eben. Dass ich auf die Weise auf einen Schlag schuldenfrei war. Wer das Geld für die Anzahlung benannt hab, dann kaufe ich einen Autobus und gehe in den Touristenverkehr. Und ich suche mir bloß noch die schönsten Ochsen aus und die hau den Scheiß jung. Das, wenn wahr wird, bald bin ich na, hast du bei mir eine große Nummer, du. Kimmt da jetzt, der Glauben? Wie wenn man das Zinter aus ihrem Grabel raus nachgeschmissen hätte. Schon in der Woche darauf begann in der oberen Stube ein großes Umräumen. Das Bett stand nicht am richtigen Platz. Ein anderer Lampenschirm musste her. Die Gardinen taugten nichts mehr. Der Tisch wurde gegen einen anderen ausgetauscht. Und das Bild an der Wand, das Weibsbild mit den spinnerten Augen, wurde heruntergenommen und in eine Ecke gestellt, wo man es nicht mehr anschauen musste. Schaut gleich besser aus, das Zimmer, was, Schwager? Was anders, du? Du warst jetzt schon bei der Schwiegermutter. Ja, das Geld braucht's, meine Mutter. Geht zu, das alte Leid. Jetzt auf einmal. Für was denn? Was willst du damit? Ich weiß auch nicht. Sagt hat's mir's halt, dass es jetzt braucht. Da wird schon was sein. Hat sie bis jetzt doch auch keins gebraucht. Da musst du schon noch warten, sagst du. Da wird sie eine Freude haben. Hat sie nicht selber auch so lange in mich rein, bis ich es vergrässern hab lassen, meine Werkstatt. Wie hat's dir das Geld gegeben? Sie muss bitte nur Geduld haben, sagst du. Ich werde sie ja ausrichten. Was anders, Schwager? Was sagst du zu der Fotografie? Schau, Zehnter ist auch drauf. Aber ich, so ein Kleid, bin die Schöne. Auf dem Bild. Da habe ich das gewandt, wo du mit deiner Uhrketten drin hängen geblieben bist. Weil du so hergedrückt hast, du. Jetzt sag grad noch, dass ich meine Schwester gern bei dir ausgestochen hätte. Wenn's gegangen wäre. Aber ist nicht, gell? Die Fotografie, die wird jetzt aufgehängt. Nix da, aufhängen auch noch. Ich hab die ja in Natur. Und so jung wie auf dem Bild bist du auch nicht mehr. Musst du einem alles ins Gesicht sagen? Überhaupt. Wo ist denn meine Frau Bas, die an der Wand da hängen muss? Was tut denn dem Kind? Ich hab gemeint. Nix da! Her damit! Die Frau Voss von Eichstätt bleibt mir hängen, wo's hängt. Ja, wo's aber doch schon gestorben hängen ist. Hängen bleibt's! Passt da! Und ein anderer Tisch steht auch da herin. Und der Zehnter, ihr Wandschirm, wo ist denn der? Willst du mir das ganze Haus auf den Kopf stellen, du? Schön machen wollte dir's! Ich will's nicht so schön! Bei mir hat er jetzt Ding seine Geschichte! Lang mal nichts an da herin. Jetzt hör nur wieder auf, ah. Und ich sage der Schwägerin, bloß einmal habt ihr es mit Droh gekriegt, mit dem Kredanz. Bis ich meine Werkstatt umbaue mit dem Geld. Seit der Zeit schlafe ich nicht mehr gut. Hat's das nicht braucht, die Werkstatt? Braucht's das, dass deine Mutter das Geld jetzt zurückverlangt? Es verlangt's bloß. Und ich, was ist mit mir? Ich komme hinten und vorne nicht mehr rühren. Da danach fragt keins. Was? Der Onkel von Roteneck stinkt vor Geld. Sag zu dem was. Na, endlich. Dass du so lang ausbleibst, Hubert. Gleich komm ich runter, gell? Wart's mir hin. Weißt du schon? Zum Burm sagst mir du fein nichts davon. Ich sag's ihm nicht. Halt, halt auf. Was willst denn noch? Wo das Geld bleibt, das mir zusteht von den Automaten. Ich sieg nix. Mein Anteil von der letzten Woche. Wo ist er? Da wart's nur grad. Ich lass mich nicht bescheißen, du. Bei mir heißt's einreim. Wär nur nicht gleich so rabiat. Kriegst du schon dein Anteil. Um bei der Geldübergabe von niemandem gestört zu werden, trafen sich die hochgespannte Unternehmerin und ihr Ein-Mann-Personal hinten in der Waschküche. Wenn du so weitermachst, dann bin ich auch nicht mehr. Sei so gut. Am Anfang hast du noch was nicht in deine Automaten, dass du eine Kundschaft anfängst. Und jetzt willst du nichts mehr wie ziehen. Von lauter Ruhe. Du geh. Das lassen sich die Leute nicht mehr gefallen. Her mit dem Geld. Da. Das letzte Mal war es mehr. Aber heute kriege ich was davon. Zuerst muss ich es zählen. Meine vierte Tour war das jetzt schon. Und? Geh mir erst mal bisher bloß einmal was. Keine Angst, Bub. Das Geld ist ja bei mir gut. Wie wir es miteinander ausgemacht haben, habe ich die Arbeit noch nicht gekannt. Jetzt kenne ich es. Überhaupt das bisschen, was ich bei dir verdiene, das reiß ja schon am Gewand runter. Kannst mir schon was drauflegen. Ich muss meine Raten zahlen. Und da davon, dass die Automaten alle damals lang reparieren brauchen, hast du auch nichts gesagt. Was weißt du, wie lange das dauert, bis ich mein Schloss auftreibe? Nimm dein Werkzeug mit, mach's selber. Schissen hast du mich. Wer redst denn du mit mir? Fahr mit, hinterher auf den Sozius. Stell dich hin zu der Kundschaft, wenn's was rausziehen wollen, die Burschen aus deinem Automat. Dass du weißt, was los ist. Und wie er schrie, dass er aufs Loch getanzt. Jetzt wart schon schön. Gleich wird's schnackeln. Warum wird das noch du daran? Ein Dreck. Jetzt leg mir am Arsch. Wieder ist nix. Jetzt hab ich keine Zehnerl mehr. 30 Pfennig brauch ich noch. Du hast das. Dreimal riskier ich's noch. Das ist ein Markt beim Teufel. Wart's ab. Auf das goldene Ringel weißt du schon. Was? Oder das übrige Kettel. So was, wenn's dir bringst, der Martina. Darf das pimpern. Aber jetzt. Wieder nix. Saukasten. Elendiger. Was meinst du, was mir da passieren könnte dabei? Musst du halt wehren? Ist der Lackel groß genug? Als Köschin beim Möselwirt, da bin ich mit der zudecken Kasse zum Ausleihen im Abort verschwunden. Ein Wirt Weifern sie über mich hergefallen. Genommen hätten sie mir's. Das sei so gut. Dir mein Geld nehmen lassen. Kommt schon nur so. Wart's ab. Weiter jetzt. Lass dir von ihr was essen gehen. Ganz elend schaust du aus, du. Hörst du das? Die Stirn geht's auf. Das Knack. Da, Robert. Das ist noch ein Stück Gesicht. Küsst mir da die Liebe, du. Die waren ja nicht hätt, Anni. Da hast du was, wenn du mich hast. Sag das nicht. Ich tu nichts dazu, Hubert. Das weißt du. Nicht zugeben tust du es. Spinnst du? Ich meine halt. Oder? Meiner kannst, was du magst. Geschehen's hat mir ja so nimmer. In der Früh, wenn mir der Vater im Weg kommt, schaut er mich schon von der Seite an, ob ich nicht nachgib. Und auf die Nacht nach, wenn ich heimkomme mit meinem Karren von der letzten Tour, bin ich benannt für ein Backel Kunsthonig. So treibt sie mich rum. Der feine Tante, was? Ich an deiner Stelle, Hubert, ich hätte sie ja schon hingeschmissen. Das glaubst. Was tust du denn? Die Füße wasch immer, was Wasser gerade heiß ist. Lala. Oh, sei so gut, Hubert, bring mir ein Schöpferkreuz. Oh. Ist das so recht? Ja. Da werde ich essen. Und zuschauen brauchst du mir auch nicht. Morgen, meine ich, kann ich mir auf was gefasst machen. Morgen fahre ich da hin, wo die größeren Büffe daheim sind. Was wir schon alle nachgebläht haben, die. Was noch? dass ich mich nicht mehr sehen lassen soll. Dass da noch was passiert auch. Jetzt die Schago. Warum noch? Müssen einer sich in der Zeit, wo es was arbeiten soll, Gefirs waschen. Und noch dazu da herin, vorm Hubert. Ist in der Waschküche hinten kein Platz dazu. Was habt ihr denn schon wieder miteinander? Schau so, sie, ihre Pammhackeln, wie sie es herzeigt. Die Zuchtel, die ausgeschaut. Sie, gell? Und da einen Anspritzen auch noch. Also, wir brauchen wir da nicht gefallen lassen. Dass ich dir verhorne ist. Ruhe jetzt! Was war denn nicht das? Ich leid's einmal nicht. Was sag ich? Jetzt da schau her. Was, Herr? Dein kleiner Zeher, Hannerl. Sowas. Was noch? Krumm ist er. Nimm mal zum Anschauen, das. Na, schau halt weg. Oder geh raus. Halt dich, du nimmst. Es kann dir so passen, was? Weißt mich gern los, du. Aber greift nichts an bei dir. Sieh mich es. Hubert, mach einen Lohn zu. Und Sie? Ziehen einen alten Schutz an. Und bringen mir einen Kübel heißes Wasser hinter. Einen Gockel muss ich noch richten. Wenn einer tut, darfst du mir was wissen, die. So junge Füße sind halt doch was anderes. Alles Schikane. Was? Dass mich so unkommandiert. Du bist nicht ihr Magd. Aber so komme ich mir vor. Ich helf dir schon. Da hab ich noch wenig gemerkt. Merkst du es schon noch, du? Wie schnell das geht, Gockel. Piep, piep, piep, piep, piep. Haben wir schon. Geh weiter, Gockel. Brauchst dich nicht fürchten. Ich tue dir nicht weh. Und du haltst schön statt. Na, also na. Schon vorbei. Hey, gut bist du beinahe, du. Meines? Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Anna, gefällt's mir? Nicht. Jetzt lassen's mich. Jetzt da schau her. Bussieren auch noch. Warum kommen sie denn nicht, wenn mir einer schreit? Wo bleibt denn das heiße Wasser zum Gockel abrühren? Einer brauche ich nicht, vor ihm hat er gesagt. Der Herr. Ach so ist es bereits. Mit einer gebe ich mich da gar nicht ab. Wie mir's doch gleich denkt. Da ist dir kein gutes Zeugnis aus, du, mit dem, was du andere Leute anhängst. Brauchst du ja nicht meinen. Hilf nur fest dazu. Hinter allem suchst du was. Und warum? Weil du selber nicht gut bist. Ich kann auch meine Chancen wahrnehmen. Auf mich hebt bald mancher Aug. Weißt was? Um den schaust du. Die treibe ich noch raus. Aus dein Bau. Als sie den Geranien vor dem Fenster ein Wasser gab, sah sie den Metzgerjackel aufs Haus zukommen. Der kam ihr gerade recht. Eigentlich wollte ich zum Schwager. Zu was noch schon? Mein Matratzen braucht aufrichten. Etli Sprungfedern hängen unten aus. Hör nach, kannst du das ausmachen. Was ist denn so präsent? Sind Sie nicht von Heroldsbach, Jackel? Wo die Kinder angeblich die Mutter Gottes gesehen haben und jetzt so viel Leute hinfahren. Aber du, bloß geboren bin ich dort. Jetzt, wo wir dort waren und ein Haus hat, da verdienst du den Reißer dann gar nicht mehr ab. Ist das wahr, was die Leute sagen? 60.000 heißt es, dass schon zu Heroldsbach waren. An einem einzigen Tag. Ich fahre um. Ja, und werden noch mehr. Das Hirn kann die mir erinnern. Obwohl. Was? Mein Taufpatin ist noch drum. Das Heroldsbach? Ein Haus hat's und dann immer große Scheune. Aber mit dem Weib kannst du ja nichts machen. Jackel, in so eine große Scheune kommt man doch allerhand Leute reinschichten. Das ist ja, was mich ganz krank macht. Das Weib hat keine Entschlüsse. Drum brauchen Sie eine Person, Jackel, die das organisiert. Ich war ja schon drum bei ihr, aber mir glaubt sie es ja nicht. Ich lasse da nicht nach. Sie waren schon nicht wieder als mein Kompagnon. An einem Lastwagen bin ich dran, Jackel. Den kriege ich billig. Dass man es nachschaffen damit, die Leute. Ha. Ich tat's davor zusammentrommeln. Handelt sie sich bloß noch ums Quartier? Gerade gut ist ihnen zum Zuhören. Ums Quartier? Das müsste noch schon einer Taufbad entstehen. Natürlich gegen eine Pauschale, dass wir das meiste haben. Vom Transport allein meinen, das wird man nicht fett. Das muss das Übernachten bringen und die Verpflegung. Das darf man der Tosche nicht die anderen überlassen. Sie haben vielleicht Initiative. Sowas darf man doch nicht auslassen, Jackel. Hm. Dass vielleicht über die Tochter kann, von der Taufpatin. Bei uns da in der Lebzeltergasse hat es ein kleines Geschäft. Na also, na, ging es gleich hin zu ihr. Die, wenn man vorspannen konnte. Aber das hat seinen Haken. Wieso? Die sitzt, in Eichach sitzt, im Hotel Sebastian wegen Urkundenfälschung. Mit der kann ich mir noch nicht abgeben, oder? Na, hast Besuch, Schwägerin. Von dir will er was. Ich geh hinter zum Gockelrupfer. Der Jackl sagte, was er brauchte, kam aber auch noch auf die Schwägerin zu sprechen. Wie sollte er wissen, dass die Person immer noch an der Tür stand? Die hat vielleicht eine Initiative, die. Bald bin auch schon. Wer ist einmal die Frau? Ah, so weit denke ich wieder nicht. Auf die war ich gleich selber scharf. Na, nicht so. Ungeniert. Mir will's nichts. Auf einer spricht's. Ist da wer an der Tür? Ja, der Hund wird rein wollen. Hunger hat er. Caro, wo bist denn? Ist er wieder davon? Ja, es scheint so. Jesus, ja. Dass ich nicht vergiss, einen neuen Treiber haben wir brauchen für meinen Fleischwolf. Schauen wir halt, was da ist. Den Tag darauf hatte sich Balbina als einen besonderen gedacht. Als einen Tag, der sie und Leonhard den Weg in ein neues Glück finden lassen sollte. Na, kann ich mich sehen lassen. Na, kehre nicht zu den Ausrangierten. Komm das schon. Ein bisschen Musik kann da nicht schaden. Da bist. Mhm. Schau. Was tust du da? Mein neues Kleid probiere ich. Aber dir wird sowas ja nicht gefallen. Hm. Will ich nicht einmal sagen. Du müsstest schon ganz eine schwache Stunde haben. Meinst du, ich weiß nicht, was eine Frau hebt? Na, schaut nur. Da drückt sie einen Schuss heraus. Wem nachher? Dir? Wäre noch nicht gleich so persönlich. Hast du keine Augen, du? Freilich. Schuhe. Mhm. Der Ausschnitt. Direkt frech. Warum nicht? Wenn noch was drin ist. Ich darf ihm schon warm machen. Es setzt den Fall, dass ich mich auslasse. Bei dir darf einer schon einen Schutzengel haben. Den, wenn einer nicht hat, kannst du schnackeln. War es ein Fehler? Du hast ja schon mal einen gefangen. Ist der Klärende, du? Es war eine Zeit. Gar nicht dran denken darf ich. Ich weiß nicht, wie jetzt, wo man von nichts leben muss. Der hat ein Fehlnuss gehabt, du. Von der kannst du dir was abschneiden. Na, sei nur grad froh, dass du es gehabt hast. Ich möchte es halt jetzt auch noch. Wenn sie wollen, fressen sie einen aus der Hand. Haben sie gefressen, beißen sie. Ein anderer darf sich die Finger abschlecken. Weißt du was? Da schlafe ich noch drüber. Der hat vielleicht einen Nerv, der. Jetzt sowas. Sie schaut nicht an. Typisch Balbina. So ganz überzeugend über jede Anfechtung erhaben, klang das ja nicht. Erst nachdem er das Wohnzimmerfenster geöffnet, dreimal tief durchgeatmet und sich aufs Kanapee gelegt hatte, konnte er in Ruhe überdenken, was da auf ihn zugekommen war. Wie schlau, dass sie es organisiert hat. Nach Feierabend sagt's. Soll ich bittchen zu ihr aufkommen? Die Abrechnungen von den Automaten muss man zahlen. Dabei. Wer ist draus? Ich bin's her. Ja, dann geh doch rein. Was hast du denn auf einmal? Anklopfen. Was waren denn das für neue Manieren? Warum sagst du denn nichts? So red doch. Zum Abrechnen von den Automaten bin ich auf zu ihr. Nur einmal, wenn sie mir einen Namen gibt, packe meine Sache und geh. Er fliegt mir schon den aus. Zuchtel mag sie sagen, dass ich bin eine Ausgeschämte. Ich bin noch kein Nachgelaufen. Ich brauche keinen. Ledig bleibe. Das auch noch. Warum nicht? Weil es nicht braucht. Geht andere Leute auch so. Geh. Zu mir setz dich her doch, komm. Aufs Kanapé. Pass auf, Anna. Was? Lern dich da auch zurück. No? Träumt hat man heute Nacht, ich bin wieder verheiratet. Sie? Und hab nicht einmal gewusst, mit wem. Na, sag's. In einer Tour hab ich zu der Tür hingeschaut. Und hab gewusst, in dem Zimmer drin ist meine Frau. Jeden Augenblick kommt's rein. Wie aber die Tür noch aufgegangen ist. No? Bin ich aufgewacht. Wird schon die Frau gewesen sein? Gewiss nicht, du. Dir war's, Annerl, die aufgegangen ist. Und dass man's nicht zusperrst, du, wenn der richtige Hochzeiter kommt. Ein zweites Mal kehr ich fein nicht um, du. Bitteschön, nicht. Mein Vater, wenn sie erfahrt. Okay. Oh, Leonhard. Und weil es in den Wochen danach halt auch noch schön war und das Annerl immer erst ans Zusperren dachte, wenn er schon vor ihrem Bett stand, blieb halt auch der Tag nicht aus, an dem sie den Leonhard allen Ernstes fragen musste, was denn jetzt werden soll. Was wird werden? Freilich, braucht hätt's das nicht. Von dem redst nicht, dass man's in ein paar Monaten bereits merkt. Ich kann's auch nicht aufhalten. Mein Vater, wenn's erfahrt. Der lässt mich nicht mehr rein. Ich streit mich auch nicht weg davon. Das sollst du auch noch. Bloß. Was? Heiraten kann ich dich nicht. Wie oft hast du gesagt, dass du mich nicht im Stich lässt. Jetzt schmeißt du mich auf den Misthaufen. Ein dummes Gerät, Misthaufen. Warst nicht ausgeschmiert mit mir. Das gewiss nicht. Das hat's mir ja gefallen. Wenn's da noch gang. Aber? Da noch geht's nicht. Und warum denn nicht? Meist nicht älter bist wie der Bub. 18. Und ich 55. Das hast du zuvor auch gewusst. Ja, no. Aber gleich heiraten. So einer bist du also. Was denn für einer? Was tue ich jetzt? Herrgott. Ein Fuder Stroh mit einem Haufen leerer Säcke darauf kam in seinen Hof gefahren. Ist das für die Schwägerin, was die da reinbringen? Für wen sonst? Was brauchst du den Haufen Stroh? Für mein Hirn, das was drin ist. Da bleib! Eine Antwort will ich. Und nur dazu ein Hof hinter, wo kein Platz ist dafür. Kommt schon wieder weiter. Da bloß für einen Tag oder zwei. Und wo kommt's nachhi? Auf Heroldsbach. Sollen wir die Leute, die wir auftransportieren, auf den nackerten Boden schlafen lassen? Lass mich bloß mit deinem Heroldsbach aus. Auch noch einen Lastwagen kaufen, den's nicht leid. Mit so einem kann man alleweil was machen. Du, Schwager! Gleich muss ich wieder weiter. Jetzt red noch zuerst. Der Metzgerjackel nimmt mich mit. Ist was passiert, Josef? Mir gewiss nichts. Aber dir, Schwester, kann's nasnägen jetzt. Hörst nicht, wieso? Auf die Dörfer, die Burschen. Deine Automaten hauen's zusammen. Und recht haben's. Du bist narrisch, Schwager, wo du selber mit drin hängst. Was habt ihr für Gaudi? Hubert, unsere Automaten demolieren's. Und die Leute stehen dabei und lachen. Fanaus, Hubert, red, was zu retten ist. Bin ich mach schon. Buh, wirst mich doch nicht im Stich lassen. Jetzt, wo sie noch nicht einmal abgezahlt sind. Ich mach den Depp nimmer, dein Binner. Wer denn sonst, wenn mir sonst keiner hilft? Erledigt bin ich. Und dein Vater trifft auch. Und die damit, wenn es nicht fasst. Hubert, muss ich mich noch hinknirgeln? Also noch fahre ich. Dammter Bub. Aber wann, wenn ich komm, dann will ich das Geld sein, das was du noch schuldig bist. Drei Finger lege ich aufs Herz. Heute noch kriegst du es. Sie fix. Wenigstens einer, der mir hilft. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Du bist mir so ein Bruder, du. Jetzt sag's einmal, Frau Pullheller. Was wollen Sie, Jackel? Was haben Sie da angestellt? Ich bin mir nichts bewusst. Nicht, hä? Sind Sie ganz vom Kopf verlassen? Für was meinen Sie, dass ich Ihnen einen Bürger mache? Dass es einen Fahrstuhl gibt, meinen Sie? Was kann ich dafür, wenn die Leute so schlecht sind und eine Sache kaputt machen? Und das andere dazu, was ist das? Was? Unzüchtige Beuteln verschickst. Ja, aber doch nur eine Vorbestellung. Da davon weiß ja ich gar nichts. Überhaupt habe ich das schon lange wieder eingestellt. Das war bloß ein Versuch. Lauter nackerte Weiber. Dass das so ein Werbe macht. Die Schwarzen haben eingestürzt. Bis zum Bischof sind sie damit. Wer hängt drin bei der Sparkasse, wenn es einen Saustall gibt? Ich. Jackel, ich kenne ihn noch gar nicht mehr. Ja, in Zukunft schon nicht mehr. Jackel. Die 4000 Mark schaust du das herbringen. Sonst halte ich mich an ihren Wohn. Auf Heroldsbach fahren sie. Zu der Taufpartin fahren sie. Ich hab die Weiber erst noch da noch zusammenbügeln können. Nix da, ich verruf werde mich bringen. Jackel. Selber fahren Sie nach, Hochstaplerin verständelt dich. Gleich hin, Jackel, wir fahren doch miteinander, oder? Na schick dich, warten dürfen wir nicht mehr lang. Josef, so hilf mir doch du. Ich halt mich da raus. Vierte. Das ist noch der eigene Bruder. Ich hab's auch so kommen sehen. Und weil wir gerade beieinander sind. Was wusst man denn noch? Kriegen tue ich noch was von dir. Zuerst muss ich wissen, wie groß mein Verlust ist. Möchtest du den leicht auch noch umlegen auf mich? Warum nicht? Wo du mein Teilhaber bist. Nein, Schwägerin, so tär man nicht. An mir geht das nicht aus. Wenn du meiner Frau ein Geld abdruckst, steht nichts vom Haften drin. Der hat's mich nur alle erpressen. Wo willst du denn hin? Das Kassenbuch bring ich dir. Willst du es doch sehen, oder? Als der Sattlermeister ins Wohnzimmer kam, hatte die Anna ein Schreibzeug auf den Tisch gelegt. Sie selber stand am Fenster. Erst als er sie anredete, drehte sie sich nach ihm um. Jetzt sei nur nicht gar so. Zwischen uns ist nicht Krieg. Mein Zeugnis kostet mir schreiben. Nicht immer, es fällt dir nicht ein, dir. Ich suche mir woanders den Dienst. Aha. Mein Urlaub habe ich noch gut. Dann ist es heute der letzte Tag. Ich kann gehen. Und ich meinst, lass dich ganz einfach fort. Das glaubst du doch selber nicht, oder? Und das nichts wert mit uns zwei? Her, sitzt dich zu mir. Pass auf, du. Ich mag nicht mehr. Sitzen bleib. Was denn noch? Wenn ich mir's anders überlegt hätte. Hm? Du. Jetzt da, schau her. Nicht einmal an dir. Komm mal aufmachen in dem Haus. Der wäre es Zorn. Der. Das Weibsbild, wenn es nicht so schlecht war. Ziege? Ja, dann wäre ein Heiligenschein noch nimmer. Stab bist, oder? Wäre ein Hase auf dem Kanapee umeinander hupfen. Das kann dir so passen, der Flitschen, der. Heiraten du es. Dass das weißt, Grumpenabscheiniger. Na, heiratst du. Aber am Bettelstab. Geht's heiraten. Das will ich mir sehen. Das siehst du schon. Zenta war noch lebt. Hätte ja meine Mutter das Geld lassen. Sie lebt aber nicht mehr. Oder? Also musst du uns auszahlen. Na, bringt's mich halt um. Wann's meint's? Fangt's an mit dem Einreißen. Wenn's nicht an einen Dinger kennt's. Was du an uns denkt. Die Nähmaschine hast du nicht hergeben. Auf der Leibwäsche bis sitzen blieben. Und das blaue Gewand hat der Vetter heute noch nicht. Weil wir es selber noch brauchen. Tantina, wo bist denn? Weißt du, wo gerade da bist, Bur? Red, was ist? Gefahren bin ich wieder Reiber. Und das mit den Automaten, ist das wahr? Zusammengeschlagen haben sie es, alles Hand. Am Kasse, wo ist die? Ausgeräumt haben sie es, überall. Und wehren kommen sie da nicht? Das sind selber auch noch zusammenschlagen, meinst du? No, was ist jetzt? Spengler vom Büberg hat man angeschafft, der braucht die Matratzen nicht, was er gemeint hat. Das Kipfenberg ist auch ein Sattler. Bravo, jetzt glücklich an meine Matratzen aus. Ja, was ist jetzt, Tantina? Wer so? Kriegen da noch was von dir? Hast du mir Kasse gebracht? Ich kann mich auch nicht entblößen. Einen Rest krieg ich noch. Von deinem Vater? Lass den geben. Hast du gemeint, Schwägerin? Der Vater, wenn man es geben konnte, hätte ich die nicht gebraucht. Das macht's nicht jetzt zu Hause miteinander. Da hast du den Schlüssel, hoff den auf deinen Kahn, fahr selber. Mir erlaubt's, dass du das weißt. Nichts wissen mehr will ich. Ich weiß nicht, was du allerweil hast, Hubert. Ich beraub dich nicht. Bist geschlagen, nur, wenn du jetzt eine Stiefmutter kriegst. Ist das wo, Vater? Ich hätte das schon noch gesagt, heute. Ja, aber... In Stuben geh mit rein. Als die beiden ins Zimmer kamen, saß die Anna am Tisch. Nicht ganz gut war ihr. Und der Hals so trocken, dass es schier wehtat, wenn sie schluckte. Und wen heiratst, Vater? Das Annal. Du musst mich schon gar nicht mögen. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Die ist ja nicht älter wie ich. Kaum 18. Ich kann auch nichts hinsticken. Wie habt's gesehen? Da bleib! Nein! Mir klappt's! Ist das alles, was du zum Sagen hast? Fortgeh von daheim! Hubert, sei gescheit! Er hörte nicht mehr darauf. Nichts mehr wissen wollte er von der Welt. Ins Bett ging er und rollte sich ein. Am Tag darauf bekam die Schwägerin Besuch. Ein fescher junger Mann mit der Dienstmütze auf dem Kopf schaute in ihr verdutztes Gesicht. Sind Sie die Witwe Balbina Pulheller, zugezogen aus Wasserzell? Ja, warum? Eine Anzeige liegt vor gegen Sie. Gegen mich? Jawohl. Und wegen was? In welcher Angelegenheit, bitteschön? Ich an Ihrer Stelle ein scharf Nachdinger. Oder haben Sie in den Delikten die Auswahl? Ich bin mir nichts bewusst. Geh mal bitteschön. Wissen will ich. Was ist jetzt? Abstreiten tue ich es. Wer ist unschuldig bin ich. Werd sie aufweisen. Ja, aber... Was wollen Sie denn noch? Mein Hut aufsetzen. Brauch mal keinen weiter jetzt. Jetzt dies ist gut. Ob sie es behalten? Auf eine Weile schon. Zum Gunnar war sie ja. 8 Tage später war sie wieder da. Dass die nicht länger behalten haben? Im Hotel Sebastian. Auslassen haben sie mich müssen. Ich werde erst verhandelt. Und da kommst du ganz einfach zu mir. Bloß meine 7 Zwetschgen packe. 3 Kreuz machen, wenn ich draus bin. Na, lass dich nur nicht aufhalten. Und dass du das weißt, beim Onkel von Rotteneck war ich auch. Wann? Gestern noch. Da kannst du dich auch fast gefasst machen. Wer darum geht. Wenn eine Kundschaft kommt, lass das frei. Hast vielleicht schon wieder was aufgerissen, du? Das ist schon nicht einfach, wenn man mit nichts was auf die Welt stellen muss. In einem Rasen bin ich. Aber mich ziehst du nicht mehr rein, du. Mir langt's. Oh, so ein Schwager. Ich hab mich bekehrt. Du, die. Reue und Leid hab ich erweckt. Von jetzt zu halte ich mich bloß noch an die Leute, die was glauben. Ein Geschäft willst du machen, das ist... Ich muss auch zu was kommen, oder? Übrigens... Was hast denn du mir schon wieder eingebrockt? Ich, dir? Tu nicht so unschuldig. Wer sonst hätte deine Mutter so weit drin, dass man einen Zahlungsbefehl schicken hat lassen? Wenn sie sich anders nicht mehr zu helfen weiß. Noch warten muss, sag's dir. Von aus dazu, sag's ihr. Ich hab gar Zeit jetzt für sowas. Warum noch nicht? In Heroldsbach, das Quartier hab ich. In die Scheune lasst's mich rein, die mir vorgeschwebt ist. Die Taufpatin vom Metzgerjackel. Wie hast du jetzt das wieder deichselt? Beim Spazierengehen im Gefängnishof bin ich endlich an derer Taufpatin in ihrer Tochter gekommen, mit der sie der Jackel nicht abgeben will. Im Gefängnis hast du das organisiert? Was meinst du, was das arbeiten hat brauchen, bis ich es rumgekriegt hab, die Person? Was ich doch selber machen will, das Geschäft, hat's gemeint. Gottlob hat's noch da eingesehen, dass ich noch 8 Monate sitzen muss. Ein kleiner Zettel hat's mir mitgegeben an die Mutter, dass sie die Scheune dabei mir überlassen soll. Und bis dahin ist doch alles schon wieder vorbei. Meine Hochachtung. Das machen wir nach, du. Was ist? Nun, da geht's alles. 3 Frauen sind da. Ob sie noch mit auf Heroldsbach fahren dürfen, im Bus von ihrer. Ja, aber meine Damen, ja, kommen's doch rauf zu mir, kommen's! Herrgott, ist das dieser Matz. Eine Woche später, die Anna war gerade über dem Teig her, aus dem ein Hefezopf werden sollte mit Weinbeeren und Rosinen drin, stand auf einmal der Hubert in der offenen Küchentür. Du, Hubert, kommst also da wieder heim? Mal waschbringe und hol mir eine frische. Und wie recht, wenn ich auch da schon noch haben, da Herrin. Beim Kanalbau hatte er Arbeit gefunden. Keine schöne, aber doch bezahlt, wie er sich gehörte. Und weil er denen zu Hause lieb aus dem Wege ging, nächtigte er in dem Wohnwagen, den die Firma für Kollegen bereithielt, die nur zum Wochenende heimgefahren sind. Na, zieh dir gleich ein sauberes Hemd an. Heute kommt der Onkel von Roten Eck. Der wird's dir schon sagen, dir. Ich brauch mich nicht zu fürchten. Meinst? Was bist denn so? Wie denn? Anders bist. Du leicht nicht. Was bleibt mir schon übrig? Auf das hast du es auch hier drin. Du hast es jetzt glücklich erreicht. Jetzt bist du gesund, was? Was hab ich denn da? Sag, dass nichts war zwischen uns. Wisst nicht was? Nicht mehr wissen, wo ist das? Bitte nichts sei dir. Haben wir das vielleicht bloß eingebaut, wie wir geschlafen haben? Wand an Wand. Du in deiner Kammer und ich im Zimmer neben dran. Was? Dass du da gelegen bist und auf mich gehorcht hast. Als du ganz stark warst und dich nicht verraten hast, hab ich da gewusst, wann du schlafst und wann nicht. Bist du nicht mehr ganz richtig, du? Auf einmal nach hast du mir gerufen. Ich? Dir? Nachher ist. Im Bett, wann ich liege, schlafe. Träumt hat er. Nein, wirklich hast du mir gerufen. Gewiss war. Spiel mich nicht an, du. Zugibst das nicht. Komm dir nicht mit sowas. Lass das bloß dein Vater nicht wissen. Aha. Für alle Ewigkeit kannst du ihn kränken damit. Sag, warum du ihn heiratst, wenn der dein Vater sein kommt. Weil er einer ist, zu dem er aufschauen kann. Weil er ein Haus hat, gell? Darauf sag ich überhaupt nichts mehr. Wirst du ihn anschauen? Was ist denn das mit euch? Dass du mit dem Hubert umeinander tust, Annal? Das mag ich nicht. Ich? Und du, Hubert, lass das Mädel in Ruhe. Sonst kann's sein. Was? Wie haben wir's denn? Kein reines Gewissen hast, Vater. Kehr lieber vor deiner Tür. Warst leicht nicht schon beim Notar? Und wen? Weil ich noch meine Sache. Wenn ich das andere Mal nicht leer rausgelassen. Alles nimmst du mir. Das war dir noch nie gegeben. Das gehört bis jetzt schon an mir. Schau einen an, wenn's mit einem redst. Was schaust du auf die Sitzbank hin? Das ist ein anderer, sein Hut. Der geht dir nichts an. Das weiß ich. Was schaust du hin? Ich sag dir bloß eins, du. Geh mir nicht in mein Revier. Und ich sag dir, die Jungen gehören zusammen. Das andere ist für mich. Schande! Pfui Teufel. Wie redst denn du mit mir, Birscherl? Hast du schon lange keine mehr gekriegt, was? Vor der anderen, wenn du mich schlagst, Vater, schlag ich zurück. Was tust? Hä? Sag das nochmal. Schuld bist du. Du hast mir's genommen. Weil's bei mir in gute Hände ist. Deine guten Hände. Auf die Pfeife. Aufhört's jetzt. Ich kann das nicht mehr da machen. Und das war's, Bub. Nur hab ich von dir mir langt jetzt. Jetzt bin ich gemacht. Was ist das? Ich danke dir nicht für mein Leben. Was hast du gesagt gerade? Nimm's das zurück. Auslass, sonst. Was? Sonst, Bub, Elendiger. Leonhard, mach dich nicht unglücklich. Nicht Ranziger, nein. Der Werfer, du Rigi. Was ist denn jetzt das? Hörst du's nicht? Der Herr Onkel von Rotnick. Du, Onkel. Ausgerutscht bin ich, weißt du, Onkel. Grüß Gott, Onkel. Wie geht's dir denn? Was haben wir denn da bald bin ich erzählt? Jetzt meinst du, der Alt hockt hin den roten Eck und weiß von nix. Was? Annal, geh du da Weinstumm. Von dir, Bub, hört man ja schöne Sachen. Von mir? Ist das wahr, dass du in den heiligen Ehestand trittst? Mit einer Person, die nicht alt ist wie dein eigener Sohn? Ja, no. Meine Frau war so lang krank. Auf diesen auf. Brauchst was, Jungs? Was? An die Natur und ihre voraussichtigen Folgen, da denkst du nicht. Was? Um 37 Jahre älter. Weißt du, wie es mal. Gut bist du informiert, Onkel. Ist das auch noch ein Zusammenstand? Ich wäre ja schon her. Das muss erst weisen. Ich grad scheint's meinem Vater noch. Dem seine dritte Frau war auch noch ein Junge und ohne, dass ihr was abgegangen ist. Und wie es alt worden ist, haben sie noch gestritten, weil ihre keine Ruhe nicht lassen hat. Ich weiß von meinem Bruder noch so viel, dass die Abklärung lang nicht erfolgt ist. Aber musst jetzt du das nämliche Beispiel geben. Ich will kein Beispiel geben. So ist aber. Und der Guss. Ja, dafür haben wir die, Onkel. Und eins muss lange in der Familie. Greift halt nichts an bei dem polnischen Buben. Sag nicht allerweil Bub zu mir, in Gegenwart vom Buben. Leonhard heißt ich. Geh weiter. Die kennen ja nur, bis du auf dem Havel gesessen bist. Da wäre noch du noch Bub sagen dürfen. Mach mich nicht irre, du. Und heiraten tu ich noch allerweil, wen ich mag. Und beim Notar warst du auch schon. Hast das mehr deiner zweiten Frau geschrieben? Dein Buben bloß auf dem Pflichtteil sitzt. Das heißt bei dir ehrlich teilen. Da wird nicht lang teilt. Auf die Straßen hast du geschickt. Ich? Zu den Kanalarbeiter. Balbina sagt's. Nein, nein, Onkel. Was? Schon selber bin ich dazu gegangen. Das lasst schon sein, Hubert. Da gehst du mir nicht mehr hin. Halt, bis ich so viel beieinander hab, dass du auf die Malakademie gehen kannst, übernehme ich. Hä? Das zahlt der Onkel von Rotneck. Nein, sag. Ja, da brauchst du das nicht meinen. Danke schön, Onkel. Onkel. Ja, mich noch abwusen. Ich setz dich und gib mir Ruhe. Und du, Leonhard, lass rein jetzt den Heckenrosen. Mach ihr bitteschön keinen Krach her, sonst... Was sonst? Sonst lass es gescheiter draus. Rein damit. Sei so gut, Annal. Gesehen haben wir schon mal, wir zwei. Voriges Jahr, wie mit Frau mit auf Rotneck genommen hat. Die arme Zinta. Weißt du, ihr auch gerne aufs Grab gegangen, Onkel, wir wissen's schon. Anna heißt? Ja, Herr Onkel. Dass man für ja keine Klagen kommen. Wie darf ich das verstehen? Wenn du mich nicht mehr nachsiehst mit dem Mannsbild, dem Polnischen. Ich fürcht mich nicht. Jetzt da schau her. Der Herr Onkel gibt uns die Ehre. Du nicht so überrascht, du. Aber so schnell. Jetzt sag nur, dass du nichts dafür kannst. Halt auf, lass mich auch noch nicht. Entschuldigung, Josef. Verlaut der Onkel, bin ich nicht mehr da, was? Rei jetzt. Grüß Gott, Onkel. Gut. Dass du heute zu uns kommst, Schwager. Ja, no. Die Schwester hat mir's halt auch wissen lassen, dass heute der Onkel von Rotneck... Weil er halt doch auch so lange nicht mehr gesehen hat, unseren Onkel, oder? Und dir, Schwager? Wie geht's dir? Auf die Garde mit den Automaten auf. Muss schon gehen. Von einer Stauden verrät kein Gas. Und heiraten tust du auch, hab ich gehört. Ja, auch. Das Sternsmeidl, gell? Wird's nicht mehr lang bleiben jetzt. Wird's mit der Nähmaschine also nix mehr. Die müssen wir jetzt schon behalten. Und wenn's auch bloß ein alter Teif ist. So hast du gesagt dazu, oder? Einer muss dir gleich denken, dass sie dieselbe gesagt haben. Was der Nasen für so etwas, was? Wenn's auch nicht schön ist, gell? Ja. Was anderes, du. Der Spengler von Biberg hat mir angeschafft, sind wir Tratzen, lasst er jetzt du von dir richten. Jetzt da schon her. Die Sache hat sich gelegt. Sie haben nichts mehr gegen die Gescherden. Und aber hängt's nicht auf vor Seiten. Bloß Geld dürft mehr sein. Da ist unser Onkel von Rotneck halt doch besser dran. Der schwimmt im Gebmund. Aber wie lang noch, Onkel? Weiß man's? Auf einmal kann's heißen, jetzt hat ein Onkel von Rotneck auch den Schlag getroffen. Du hast ein Gemüt, du. Nur gesetzt den Fall, oder? Ein langes Leben wünscht bei dir du alle. Freilich, mittendrin kannst du noch da einmal sein. Aber ich tu euch nicht den Gefallen. Wie kommst du jetzt auf das? Nur älter wie mein Bruder wäre. Und der hat's auf 93 gebracht. Jetzt sag. Und es zwar, du und Balbina, sagst es doch gleich, dass du das Geld wollt von mir. Verfügt wirst du doch schon drüber haben, oder? Und mit Verstand, meine ich. Und Kinder hast du auch keine, oder? Wo soll's denn hin sonst das viel Geld? Als wäre eine Verwandtschaft. Habt ihr noch nie was von einer Stiftung gehört? Das schreck uns nicht, Onkel. Kirch kannst du auch notwendig brauchen. Davon gehst du schon nein. Da oder noch fragen sind im Fall weniger. Lebt scheit jetzt. Keine Sorge, Balbina. Steht nichts drin davon in meinem Testament. Und für alles andere ist gesorgt. Also, na. Hätte ich mir auch schwer getäuscht in dir. Du, Balbina. Na? Und du, Josef. Hä? Ihr kriegt's einmal nix. Nix? Nix? Ja. Halt mich, Schwager. Und warum nix? Weil sie mir ins Gesicht nein, siehst jetzt und du auf mein Tod wart. Mir? Ich hab's euch aber gesagt, das bringt keine Rosen. Und du, Leonhard? Ja? Kriegst nix, weil du mich ärgerst. Ich die? Meine Sache kriegt alles einmal der Hubert. Der Hubert. Na, sag. Ja, also das Onkel musst ganz so machen, wie du es im Sinn hast. Von mir aus brauchst du nicht sterben. Ja, ich stirb auch nicht. Wir müssen mal die Anten da drin. Sonst wäre ich nicht hin. Gehst du ein Stück mit, Hubert? Na, da schon, Onkel. Komm gut heim, Onkel. Sehr gut beieinander. Und du, Bursch, schnapp mir nicht über. Ich kann's aushalten. Ich geh auch gleich. Fertig noch. Anna, meine Koffer tragen's runter. Und gleich vor's Haus. Draußen wart mein Kavalier. Geh weiter, Annal. Den Gefallen kannst du dir ja noch tun. Wer ist er noch? Der sei. Zum Fenster schau aus. Der Metzgerjockel. Ja, warum nicht? Feind hab ich gemeint, Seitzink. Schon gar nicht mehr wahr. Spätzeln sind wir wieder. Na, sag. Der wird mir da nicht aussteigen wollen. Jetzt, wo ich ein Geschäft in Schwung bringe. Meinst du, das sich auszahlt, Schwager? So, ich wünsch das. Aber das sag ich dir noch, du. Mit mir? Jetzt ist es besser daran. Meinst? Viel zu lang habe ich mich hingehängt an die. Jetzt reizt dich, gell? Gern bin ich gekommen, gewiss. Geh aber wieder gern fort. Na also noch. Du auch was? Keine gute Stunde habe ich gehabt da herin. Dafür kriegst du ein Schöner, wo du jetzt hinkommst. Was ist jetzt langweilig in Zuchtel? Wo bleibst du? Gleich, Jacke, Kimi. Ich warte nicht ewig. Nicht, dass du meinst, ich blick. Ich blick noch lang nicht. Und wenn ich blick, dann höre ich wieder auf. Scheit so. Kippst du jetzt, oder? Lass ihn nicht warten. Heirat's zu. Zeigt es noch schon. Was habt ihr aneinander? Leider kam die Anna nicht allein zurück. Einen Herrn brachte sie mit, der sich als Beamter der Gerichtsvollzieherei ausgewiesen hatte. Um eine Forderung der Witwe Crescentia Vierlinger aus Wasserzell handelte sich. Hat sie jetzt ihre Mutter also da so weit gebracht, Sluder? Eine Forderung über D-Mark 14.600. Um Gottes Willen. Können Sie das zahlen, Herr Bitterwolf? Da lache ich ja bloß. Na, müssen wir halt schauen, was da ist. Das Bild an der Wand da, das Motiv kenne ich doch. Schloss Riedenburg im Altmühltal. Ah, geil. Das ist uns eins von den Löwen. Das muss schon mal dran glauben, das. Nein, sonst. Jetzt lassen nur. Wird aber noch nicht lange. Machen Sie mir selber einen Vorschlag. Führen Sie mich rum, bitteschön. Schauen wir zuerst ins Lager. Während der Beamte mit seiner Zunge Kuckuck um Kuckuck anfeuchtete und dieselben nacheinander auf das schöne Mobiliar klebte, standen der Meister und sein Mädchen an der Tür ins Lager und durften zuschauen. Da, der pappt seine Wapperl auf die ganzen Matratzen. Wird aber noch nicht lange. Die Couch nicht, bitte. Die ist bloß zum Richten da. Der nimmt gerade das, was sie am besten verkauft, Leonhard. Das reißt mir ein schönes Loch in mein Lager. Was willst du denn noch verkaufen? Was er nicht mehr hat. Wird aber noch nicht lange. Jetzt dürfen wir zwei so ziemlich wieder von vorne anfangen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Meinst du? Und alles wegen der Blutsaugerin. Pass auf, die schmieren wir noch aus. Mit was noch? Hemdhammer. Zum Arbeiten, wir zwei. Wird aber noch nicht lange. Du im Laden und ich in der Werkstatt. Ein schöner Laden das, wo nichts mehr drin ist. Wir zwei arbeiten billig. Wir bringen das alles wieder rein. Bis wann halt? Das Heiraten gilt für die Besen doch genauso. Reingefallen bin ich auf die. Hast du das herzeugt, dein Fleisch? An deiner Stelle hätte ich es mit der Schwägerin da. War schon nicht, das ist immer gewesen. Dass dir am liebsten noch nachwarten, der Zanger. Bist selber noch nicht. Blem, blem, war ich, dass ich mich vom Alten hab reinlegen lassen. Ah, kommst raus jetzt mit der Fahrt. Wo er einen Jungen hätte haben können, der Reiche wird. Hast gemeint. Aber das hätte sie überlegt, der. Wenn einer einen Bauch voll hat vom anderen. Umbringer, Kantete. Nicht einmal im Schlaf. Ich sperr bei dir zu. Wir trennen die Beten. Du spinnst ja. Was ist denn da los? Wollt ihr Streit anfangen? Das ist nicht gestritten. Meint ihr das? Haben Sie es jetzt beieinander? Ich bin zufrieden. Da bin ich schon froh. Was stehst denn noch da? Ein Kaffee bring auf die Welt. Schwind dein heiligen Leib. Mach dich beliebt. Kaffee leid's keinen. Wir müssen sparen. Der starke Stamm. Nach der gleichnamigen Komödie von Marie-Louise Fleißer. Die Personen und ihre Darsteller waren Leonhard Bitterwolf, Fritz Strassner, Balbina, seine Schwägerin, Veronika Fitz, Anna, Ilse Neubauer, Hubert, Bernd Helfrich, der Metzgerjockel, Max Grießer, Schwager, Karl Obermeier, der Onkel von Rotteneck, Ludwig Schmidt-Wildi, Schindler, Walter Fitz, Vetter, Willi Schultes, Hebamme, Marianne Lindner, Gerichtsvollzieher, Oskar Eckmüller, Schutzmann, Werner Zeusel. Der Erzähler war Gustl Weishappel. Ferner wirkten mit Marianne Brandt, Luise Deschauer, Gusti Kreisel, Martha Kunig-Rienach, Maria Stadler, Wukretzer, Gerd Deutschmann, Anton Feichtner, Hans Kornbiegler und Herbert Nussbaum. Ton und Technik Günter Hildebrand und Gerda Koch. Assistenz Ursula Meier. Manuskript und Regie Edmund Steinberger.